Mein Gott ist so groß, so stark und so mächtig, unmöglich ist nichts meinem Gott. Mein Gott ist so groß, so stark und so mächtig, unmöglich ist nichts meinem Gott. Die Berge sind sein, die Flüsse sind sein, die Sterne schuf alle der Herr. Mein Gott ist so groß, so stark und so mächtig, unmöglich ist nichts meinem Gott.